Ewigkeit nicht miteinander gesprochen. Aber dann bin ich diesem Mädchen begegnet. Ihr Name war Lucia. Wenn man mit einem mächtigen Pokémon zu tun hat, sollte man immer auf der Hut sein und versuchen, die Hintergründe seiner Macht zu verstehen. Wer weiß aus dem Bewusstsein, was passieren würde. Wenn man mit den Inkognito zu tun hat, ist nichts gewiss. Cynthia? Was genau hat es mit Arceus auf sich? Arceus braucht das Heldenhand. Was geht hier noch vor? Arceus sucht bis 20 Mal. Versuchen, die Hintergründe seiner Macht zu verstehen. Arceus hat dir ein Giratina erschaffen. Wer oder was bist du? Das Abenteuer wartet. Ich habe gehört, dass Team Rocket vor 3 Jahren von einem Jungen aus Kanto in die Knie gezwungen wurde. Dieser Blick. Aber ich werde nicht aufgeben und vertraue auf meine Pokémon. Vor 3 Jahren ist mir schon einmal ein Kind in den Sinn gekommen, das mich mit denselben Augen angesehen hat wie du. Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Ich werde dich aufhören. Nein! Schon wieder macht mir so ein Knirps einen Strich durch die Rechnung. Er meinte, Rot und ich seien jetzt auf eine bestimmte Art ähnlich. Dieser Blick. Ich muss Rot finden, um zu verstehen, was Giovanni meinte. Aber du hast auch Arceus erwähnt. Über dieses Pokémon gibt es einiges zu erzählen. Was hast du vor, mein Kind? In Ordnung? Hallo? Ist alles in Ordnung bei dir? Sollen wir nachschauen? Vermutlich sollten wir. Nicht, dass was passiert ist. Können wir reinkommen? Ja, ja. Natürlich. Oh. Verdammt. Was? Was ist denn hier passiert? Im Namen Arceus, was? Es ist alles... kaputt. Ist doch nicht unsere Schuld, sondern ihre. Ist doch nicht das erste Mal. Wenn Scott davon erfährt, wie erklären wir ihm das? Immerhin ist sie eine angesehene Kämpferin. Eine der Besten. Und wenn sich jemand für das Chaos verantworten muss, dann ist sie das. Nichts für Ungekleine. Oh, nein, nein, nein. Nein! Ich bin schuld. Es tut mir so unendlich leid. Ihr habt damit nichts zu tun. Am besten sollte ich verschwinden. Hey, beruhig dich. Alles ist gut. Nein, nichts ist gut. Die Träume übernehmen die Kontrolle. Ich kann es nicht stoppen. Ich kann es nicht kontrollieren. Seht euch doch das Chaos an. Ich habe nichts davon gemerkt. Es ist diese Aura. Ich spüre, wie mir immer mehr und mehr die Kontrolle über meine Fähigkeiten entgleitet. Ruh dich aus. Schlaf noch etwas. Der Chef wird morgen sicher eine Lösung finden. Worum geht es denn in deinen Träumen? Ich weiß nicht. Es ist verschwommen, aber ich habe das Gefühl, allmählich werden die Träume intensiver und klarer. Und dennoch, ich kann es nicht greifen und nach dem Aufwachen festhalten. Zu schnell verfliegt die Erinnerung und es bleibt nur ein Gefühl von Leere, als ob ich etwas Wichtiges verpassen würde. Und dann habe ich Angst. Es bleibt nichts übrig. Nichts als Angst. Der Chef wird da sicherlich helfen können. Du sollst vielleicht noch etwas schlafen. Immerhin ist dein Bett noch in Ordnung. Und um das Chaos, das beseitigen wir morgen früh. Brauchst du noch etwas? Können wir noch etwas für dich tun? Nein. Nein, danke. Ich komme schon klar. Ihr müsst es auch nicht aufräumen. Das mache ich morgen einfach selbst. In Ordnung. Aber wenn etwas ist, zögere nicht zu rufen. Es ist schon ziemlich viel zerbrochen. Nicht, dass du dich noch verletzt. Wir sind in der Nähe. Sollte etwas sein. Danke. Beruhige dich. Du schaffst das schon. Du musst dich nur konzentrieren und deine Fähigkeiten unter Kontrolle halten. Aber diese Träume... Ich hab solche Angst. Die Besprechung beginnt bald und wir sollten nicht zu spät kommen. Gerade du nicht. Ich komme ja schon. Oh Mann, was ist los? Die letzte Nacht war der Horror. Ich habe nicht wirklich geschlafen. Wieder diese Träume? Ja, es wird immer schlimmer. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich dagegen tun soll. Das tut mir leid. Und ich weiß, du willst es nicht hören. Aber ich finde immer noch, du solltest das endlich mal untersuchen lassen. Lotte, du wirst es vermutlich nicht glauben. Aber ich habe tatsächlich bereits mit jemandem über meine Träume gesprochen. Sie ist eine Forscherin für Träume und ich habe die Hoffnung, dass sie mir vielleicht wirklich helfen könnte. Du meinst aber nicht diese eine Forscherin für Pokémon-Träume. Wie hieß die noch gleich? Vivian. Und nur weil sie sich auf Pokémon-Träume spezialisiert hat, heißt das ja nicht, dass sie mir nicht vielleicht doch helfen kann. Hey, versteh mich nicht falsch. Ich freue mich für dich und ich drücke dir auch die Daumen. Ich sehe schließlich, wie sehr du unter diesen Träumen leidest. Ja, letzte Nacht war es besonders schlimm. Die Träume werden klarer. Ich habe das Gefühl, bald bekomme ich sie besser zu fassen. Da ist auch immer dieser eine Junge. Ich erinnere mich nur verschwommen. Aber ich spüre, dass er wichtig ist. Na komm, mach dir keinen Kopf. Ich weiß nicht wie. Ich habe die halbe Einrichtung des Zimmers zerlegt. Wenn ich im Schlaf nicht die Kontrolle über meine Kräfte behalten kann, bin ich eine Gefahr für uns alle hier. Dann sollten wir umso mehr hoffen, dass diese Traumforscherin dir helfen kann. Wann triffst du dich mit ihr? Bald. Bisher haben wir nur einmal telefoniert. Aber sie schien an meinem Problem sehr interessiert zu sein und hat auch noch eine Freundin erwähnt, die wohl ebenfalls Forscherin ist und sich gern mit mir unterhalten würde. Ich weiß nur nicht mehr genau, in welchem Bereich. Aber das erfahre ich dann wohl früher oder später. Ich wünsche dir das Allerbeste, aber jetzt sollten wir uns auf unseren Job konzentrieren. Uns Gott nicht länger warten lassen. Alle anderen sind schon da. Ach, da seid ihr beiden ja endlich. Du siehst aber ganz schön fertig aus. Ich glaube, was du brauchst, sind mal wieder ein paar wunderbare Kämpfe. Ja, bestimmt. Setzt euch. Vielen Dank, dass ihr alle erschienen seid. Ich weiß, dass ihr während eurer Tätigkeit als die Stars meiner Vision viel zu tun habt und es euch nicht leicht fällt, die Zeit für dieses Treffen in eurem engen Terminkalender voller Kämpfe freizuschaufeln. Aber ich schwöre, es lohnt sich. Jahre um Jahre, anstrengende Arbeit, aber mein Traum ist Realität geworden. Rückblickend war es eine lange Reise. Ich habe meine Heimat verlassen und mich auf die Suche nach starken Trainern gemacht. Niemand kann sich vorstellen, wie viel Zeit, wie viel Anstrengung es mich gekostet hat, dies hier zu realisieren. Aber lassen wir die Vergangenheit ruhen. Blicken wir auf die Zukunft. Jeder Trainer ist ein Individuum. Sie leben alle ihr Leben. Aber in Kämpfen ist es völlig egal, wer ihr seid. Sie sind alle gleich. Ich liebe diese Reinheit der Kämpfe, in denen jeder gleich ist. Deshalb bin ich immer auf der Suche nach Trainern, die ihre Sache ernst nehmen und lade sie hierher ein. Und darum seid ihr die Ersten, denen ich das Konzept einer neuen Kampfarena vorstellen möchte, ja. Und zwar nenne ich es den Duellturm 2.0. Ihr habt richtig gehört, ein weiterer Duellturm soll gebaut werden. Doch dieser Duellturm wird nicht hier stehen, sondern in einer weit entfernten Region namens Sinnoh und... Hey, alles okay? Mein Kopf! Es tut weh! Was? Was ist passiert? Verdammt, sie ist zusammengebrochen. Jemand muss einen Arzt holen. Was ist hier los? Was hast du vor, Kind? Wo ist sie hin? Was war das? Ich weiß es nicht. Sie ist einfach verschwunden.